Ja, Leute, das nächste Stück ist über meinen Freund Micky Meyer. Er ist der Drummer mit dem Holzbein. 1, 2, 3. Der Drummer ist ein Hammer. Der Drummer ist ein Hammer. Der Drummer mit dem Holzbein. Oh Mann, der haut so richtig rein. Der Drummer mit dem Holzbein. Morgens früh steigt er aus dem Bett, haut sein Bein, alles vergeht. Kommt sich in den Leon, klopft den Bein, den Löffel im Takt auf das Frühstück sei. Der Drummer mit dem Holzbein, oh Mann, der haut so richtig rein. Der Drummer mit dem Holzbein, oh yeah, der kommt die Leute an. Er spielt in der Bett. Mit dem Holzbein spielt er dich und für dich, du bist nicht allein.